wird es leider nie. Und die, die das bisher gesagt haben, sind heute nicht mehr da. Deshalb fang ich damit gar nicht an. Ich kann dir nichts versprechen. Ich kann dir nicht viel geben, außer Wahrheit und im Lächeln. Wir rechnen am besten nicht mit riesigen Taten. Wir wären nicht so enttäuscht, wenn wir nicht so viel erwarten. Von Zahn, Berührung wird man nicht verletzt. Aber man sieht auch nicht den Schmerz, wenn ein Herz zerfetzt. Ich schätze, dass es so ist, weil es so war und auch so bleibt. Ich hab's nicht so gemacht, ich bin nur der, der es schreit. Ich immer da sein werde, mich ständig um dich drehe, wie der Mond um die Erde, wie die Herde ihren Schäfer folgen werde. Nur dir, nie mehr ich, nie mehr du, nie mehr mir, immer nur unser und wir, hier und jetzt, für immer und für ewig, wie das meistgehasste Duo. Ich mach die Augen zu und seh dich, ich versteh dich. Heute, morgen seh ich Klarheit, alles obergeil und nichts davon ist Wahrheit. Vielleicht in einer anderen Welt, ohne der von nebenan mir nicht mehr Messer in den Rücken fällt. Wo Geld nicht das Wichtigste ist und nicht dein Nächster nicht dafür, dass du nett zu ihm bist, ist. Wo List nicht halb so viel wert ist wie Herz, halt ich das Ganze vielleicht nicht mehr für ein Scherz. Ich werd's sehen, aber solange es so bleibt, wie es ist, tut's mir leid, ich bin nur der, der schreit.